Sehen Sie nicht, dass wir die Nacht gemacht haben, damit Sie in ihr ruhen, und den Tag hell? Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die glauben.